Jo, ein fröhliches Servus in die Runde. Hallihallo. Staffel-Ente-Gala ist heute. Das ist ja toll. Ja, ich habe mir mal so für mich überlegt, warum höre ich den Grauen Rat? Und ja, was mir so als erstes in den Sinn kommt, ist dabei, dass es einfach Riesenspaß macht, euch zuzuhören. Ich meine, dass ihr einen super Job macht, das muss ich euch nicht sagen. Das wisst ihr selber. Es klingt immer sehr gut vorbereitet und ja, man merkt, ihr habt Herz und Seele drin in dieser ganzen Babylon 5 Geschichte. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist halt einfach, dass man auch merkt, ihr seid jetzt nicht so, wie soll ich sagen, die ja verklärten Fanboys, die da jetzt alles total tutti finden, immer was da so in den einzelnen Folgen passiert, sondern ja, da wird ja auch durchaus mal kritisch hinterfragt und mit einem Augenzwinkern und mit ja dem ein oder anderen bösen Seitenhieb auch mal auf so eine Folge eingegangen. Und das finde ich halt auch cool. Also das, ich glaube, sonst wäre es auch ein bisschen unglaubwürdig, wenn man das alles nur toll finden würde, was da so passiert. Ja, und was mir halt auch gefällt, das Gefühl zu haben, ihr seid als Team auch halt einfach gut. Also da hat man so den Eindruck, ihr versteht euch untereinander. Ja, das läuft halt einfach, ne? Was ja auch schön ist in so einem Podcast, wenn man da merkt, jo, das sind Leute, die können auch zusammen mal gemütlich ein Bier trinken gehen und verstehen sich auch da und ja, liefern da nicht irgendwas ab, weil sie einen Job machen müssen oder irgendwas. Ja, das mal so kurz zusammengefasst, was Babylon 5 betrifft. Ansonsten hatte ich jetzt geplant, noch kurz, na, ich sag mal so 45 Minuten über das musikalische Gesamtwerk der singenden Wanderwarze aus Rumänien, Peter Maffays, zu berichten an der Stelle, mit besonderem Fokus auf die Frage, wie kann man den Song Über sieben Brücken musst du gehen in einem Podcast unterbringen, der sich mit einer Science-Fiction-Serie beschäftigt. Aber ich glaube, wenn ich das so auf die Uhr schaue, das wird den Rahmen wahrscheinlich sprengen an der Stelle. Gut, dann bewahre ich mir das auf für den inoffiziellen Teil von irgendeiner langweiligen Weihnachtsfeier, die hier bei mir irgendwo stattfinden wird in den nächsten Wochen. Und ja, wünsche euch alles Gute, viel Spaß weiterhin und ja, wir hören uns und ihr wisst ja, immer erst schauen, dann hören. So, Grüße aus dem Versuchslabor. Servus, der Klaus.